Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Die Zeichnungen von Eugen Egner zierten die Zeitschrift Titanic, später die Zeit und die Taz. Dass sein grotesker Humor auch überaus radiotauglich ist, hat sich unter anderem schon in Egners Hörspiel Der Notfall erfordert alles gezeigt. Dieses Stück, wie auch die folgende Versuchsanordnung, verlässt bald die uns bekannte Welt und fächert ungeahnte Möglichkeiten auf. Darwins Lücke von Eugen Egner. Regie Jörg Schlüter. Jetzt aber allmählich mal aufhören. Wir sind doch extra hierher gezogen, damit du deine Ruhe hast. Ja, sowas sitzt tief. Es kommt alles von dem verdammten Vieh von nebenan, das von früh bis spät gebellt hat. Robert, das war in der alten Wohnung. Hier haben wir keinen bellenden Hund in der Nachbarschaft. Ja, ja. Aber es ist auch wegen des Buchs. Ich komme nicht voran damit, ich bin total blockiert. Mensch, es ist erst 3 Uhr. Guten Morgen, Frau Willbrand. Ich würde mir kurz stören. Guten Morgen, Herr Schrieber. Kommen Sie bitte herein. Aus, bitte. Steh! Ich habe jemanden mitgebracht. Darf ich Sie miteinander bekannt machen? Herr Grote vom Militärischen Abschirmdienst. Frau Dr. Willbrand, die Projektleiterin. Guten Morgen. Hilde, was ist denn los mit dir? Ich bin ja fremd, das ist alles natürlich. Also sonst ist sie bei Fremden, aber nicht so. Ja, Hilde, passt du noch gut auf. Sie ahnt wohl, was für wertvolles Forschungsmaterial wir hier haben. Ich muss zugeben, dass ich Hundegebell mit anderen Ohren höre, seit dieses Projekt abgeschlossen ist. Nehmen Sie doch bitte Platz, meine Hilde. Dankeschön. Sie werden sich gewiss wundern, weshalb ich Ihnen einen Vertreter des MAD ins Labor bringe. Zugegeben, ja. Als Leiter dieses Instituts habe ich mich in der Vergangenheit mehrfach skeptisch über Ihr Projekt geäußert. Das kann man wohl sagen. Sie haben mir deutlich zu verstehen gegeben, dass Sie es für eine Verschwendung von Forschungsmitteln hielten. Schon gut, schon gut. Ich habe inzwischen ja längst erkannt, dass Ihre Arbeit unter einem gewissen Aspekt zu brisanten Ergebnissen geführt hat. Ach, Sie meinen das mit dem Gebell? Das ist ist doch nur ein Abfallprodukt. Bitte, Frau Kollegin. Nein, nein, das bitte. Interessiert mich jetzt. Welche Absicht haben Sie denn ursprünglich verfolgt? Ausgangspunkt war meine tiefe Unzufriedenheit mit Entwicklungsstand und Möglichkeiten der menschlichen Spezies. Sehen Sie, es ist doch sehr die Frage, ob Primaten, also ausgerechnet Affenartige, als Träger hoher Intelligenz wirklich geeignet sind. Aufgrund meiner starken Zweifel wollte ich mögliche Alternativen überprüfen. Sie wollten sozusagen weg vom Affen? Richtig. Das Äffische stört mich. Diese spezielle Wesensart ist auch verantwortlich dafür, dass der Mensch in seiner herkömmlichen Form kaum zukunftsfähig sein dürfte. Und weshalb verfielen Sie gerade auf den Hund? Weshalb nicht? Einzelheiten müssen uns jetzt nicht interessieren. Für den Hund scheint jedoch einiges zu sprechen, der eine vom Menschen gezüchtete Gattung darstellt. Auf dieser Grundlage habe ich am Computer ein Superwesen errechnet, das über Mensch und Hund weit hinausreicht. Wenn es dieses Wesen gäbe, würde es eine Lücke in der Evolution der Arten schließen. Wenn, eine äußerst gewagte Theorie. Leider konnte sich die Institutsleitung bislang nicht zur praktischen Umsetzung meiner Daten durchringen. Das wird sie auch künftig nicht, Frau Kollegin. Was für eine schreckliche Chimäre könnte dabei entstehen. Doch zum Glück haben wir dann ja auch etwas viel Nützlicheres entdeckt. Nützlicheres? Apropos, wie sind Sie denn auf diese bahnbrechende Entdeckung gestoßen? Ich sagte ja schon, es ist eigentlich ein Abfallprodukt. Bei der Weiterentwicklung des Hundes gab es gleich zu Anfang einen bedeutenden Störfaktor, das Gebell. Das musste weg. Um es gezielt ausschalten zu können, musste ich es zunächst gründlich analysieren. Ich habe es also in seine elementaren Bestandteile zerlegt und herausgefunden, dass es auf geistiger Ebene aus etwas besteht, das man laienhaft als hochaggressive Bewusstseinsviren mit riesigem Destruktionspotenzial bezeichnen könnte. Sehen Sie, deshalb ist Herr Grote heute hier. Seine Dienststelle ist ab sofort für unsere Entdeckung zuständig. Was soll das heißen? Die militärische Nutzung der Bewusstseinsviren ist beschlossene Sache. Es sollen entsprechende Tests zur Erprobung durchgeführt werden. Meine Dienststelle hat nun dafür zu sorgen, dass feindliche Geheimdienste keinen Wind davon bekommen. Sie können sich denken, was das für Ihr Institut bedeutet. Höchste Geheimhaltung. Natürlich, natürlich. Ab sofort sind Sie uns unterstellt. Was? Die Geheimhaltung hat absolute Priorität. Daher haben Herr Grote und ich einen Plan entwickelt. Mit Ihrer Hilfe, Frau Kollegin, werden wir die Bewusstseinsviren spionagesicher verstecken. Und wo, wenn ich fragen darf? Im Gehirn eines Menschen. Doch, eingelebt haben wir uns schon ganz gut. Nicht ganz 4 Monate. Ja, wirklich, sehr schön. Und ruhig. Robert ist froh, dass hier nicht dauernd Hunde bellen. Du weißt doch, sein Hundetrauma. Ja, wo wir vorher gewohnt haben, ja. Ja, genau. Wirklich schrecklich. Von früh bis spät. Doch, doch. Eigentlich müsste ich hier gut schreiben können. Nein. Leider nicht. Ich weiß auch nicht. Eine richtige Schreibblockade. Ja. Nein, bei mir hat sich auch nichts getan. Ich finde einfach nicht, es gibt keine Arbeit, nicht mal Deppenjobs. Na. Ja, sicher, ich würde alles Mögliche annehmen, wenn ich nur was fände. Weißt du, ich denke manchmal, wenn wir wenigstens Kinder hätten. Jetzt, wo ich arbeitslos bin, könnte ich mich gut drum kümmern. Nein, Robert ist total dagegen. Er seine Ruhe zum Schreiben braucht. Ja, und jetzt, wo es finanziell so schlecht aussieht. Sicher, das wird wieder. Es kann ja nur besser werden. Ja, ja, danke. Ja, gut, mach ich. Grüß du auch schön. Also, bis dann. Tschüss. Schöne Grüße von meiner Mutter. Danke. Sag mal, weißt du, wo die Zeitung geblieben ist? Ich habe heute noch gar nicht die Stellenanzeigen durchgelesen. Das ist immer so schön sinnlos. Oh, ich glaube, ich sitze drauf. Hier, wohl bekomm's. Danke. Ich fürchte, das war wieder nichts. Halt. Was? Hier steht unter Arbeitsangebote: Im Rahmen eines Forschungsprojekts wird ab sofort leichte Tätigkeit geboten. Keine fachlichen Vorkenntnisse erforderlich, gute Bezahlung. Institut für prospektive Evolutionsforschung. Frau Dr. Wilbrand, Telefon. Das klingt ja märchenhaft. Da rufe ich sofort an. Ich fürchte, das werden sehr viele tun. Ich werde es eben so lange versuchen, bis ich durchkomme. Habt ihr Zeit? Ach, na dann, viel Spaß. Ich gehe in mein Zimmer. Vielleicht komme ich mit meinem Buch weiter. Na, wer sagt's denn? Institut für prospektive Evolutionsforschung, das Herr Wilbrand am Apparat. Gut, guten Tag. Ich rufe an wegen Ihres Arbeitsangebotes. Nehmen Sie bitte Platz. Danke. Das ist ja ein schöner Hund. Und so freundlich. Ist das Ihre? Ja, das ist Hilde. Sie scheint sie zu mögen. Ich mag Hunde. Das spürt sie wohl. Na, Hilde? Möchtest du auf meinen Schoß? Ich fürchte, du bist ein paar Nummern zu groß geraten. Platz, Hilde. Jetzt reicht's. Also, Frau Kuhn, kommen wir zu der angebotenen Tätigkeit. Tätigkeit ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck, denn Sie müssen überhaupt nichts tun. Ihre Mitwirkung ist rein passiver Natur. Es gibt also Geld fürs Nichtstun? Mehr oder weniger. Es ist eine Art Miete, die wir Ihnen zahlen, wenn Sie uns erlauben, bestimmte Bereiche Ihres Gehirns zu nutzen. Das hört sich aber gruselig an. Um welche Bereiche handelt es sich denn? Um die, mit denen Sie selbst gar nichts anfangen können. Ein nicht unbeträchtlicher Teil des menschlichen Gehirns wird nicht genutzt, wie Sie vielleicht wissen. Ja, davon habe ich gelesen. Gut. Und diese freien Kapazitäten möchten wir gern von Ihnen mieten, um große Datenmengen zwischenzuspeichern, die sonst unsere Rechner überlasten würden. Was für Daten? Die eines Forschungsprojekts, über das ich leider keine Auskunft geben darf. Na, Hilde, willst du mir was über das Projekt erzählen? Hilde, aus! Und ich habe dann keinen bewussten Zugriff auf die gespeicherten Daten? Nein, garantiert nicht. Aber könnten die Daten nicht irgendwie auf unbewussten Wege... Keine Sorge, das ist unmöglich. Das Material ist in den betreffenden Hirnregionen vollkommen isoliert. In kurzen Abständen werden die Daten durch jeweils neue ersetzt und zuletzt gelöscht. Ich weiß nicht. Es scheint mir doch eine ziemlich heikle Sache zu sein. Es ist immerhin mein Gehirn. Ob ich da so einfach dran herum manipulieren lassen soll? Es ist Ihre Entscheidung, Frau Kuhn. Andererseits klingt das alles wirklich harmlos. Und das Honorar, das ist schon verlockend. Also schön, warum nicht? Wann fangen wir an? Wenn Sie wollen, sofort. Du sitzt da mit lauter Elektroden und Kabeln am Kopf und all dieses Zeugs wird vom Computer in deinen Kopf überspielt? Exakt. Du hast also wer weiß was für Daten im Hirn, ohne überhaupt zu wissen, worum es sich handelt. Ja, das ist geheim. Und wie geht's weiter? Morgen gehe ich wieder hin, da werden neue Daten gespeichert. Von mir aus kann das ruhig eine Weile so weitergehen. Das Honorar ist wirklich nicht schlecht. Also hoffentlich hat die Sache keine schädlichen Nebenwirkungen. Man weiß ja nie... Also darüber mache ich mir in unserer finanziellen Lage lieber keine Gedanken. Was soll denn schon passieren? Es werden doch nur brachliegende Hirnkapazitäten genutzt. Ja, ja. In der Theorie ist zuerst immer alles ganz harmlos. Aber denk nur an die vielen Beispiele. Nein, ich mag nicht an die vielen Beispiele denken. Ich denke nur an das Geld, das wir brauchen. Das solltest du auch lieber. Natürlich, natürlich. Was stehe ich hier herum und mache mir Sorgen um dein Gehirn, anstatt gefälligst auch was zu verdienen? Das hat keinen Sinn. Diese verfluchten Erinnerungen, sie lassen mich einfach keinen klaren Gedanken fassen. Was nützt es mir, dass es hier so ruhig ist, wenn in meinem Kopf immer noch das Dauergebell dieses entsetzlichen Köters zu hören ist, wie ein Echo? Tag ein, Tag aus, von morgens bis abends dieses Gebell. Beim Aufwachen. Beim Frühstück. Bei der Arbeit. Beim Kochen. Beim Geschlechtsverkehr. Sag mal, ich kann nicht bei diesen Gebälder, vergeht mir alles. Ach. Ich werde... Kuhn, ich möchte Sie ganz höflich darum bitten, doch endlich dafür zu sorgen, dass Ihr Hund nicht dauernd im Freien bellt. Ach, du schon wieder. Pass mal auf. Mein Hund, ja? Der geht sich einen Scheiß an, damit das mal klar ist. Das ist mein Hund. Den halte ich so, wie ich das richtig finde. Verstehen wir uns? Wenn ich nochmal so Geräusche von dir höre, dann hält sich der Hund auf dich. Verpiss dich, du! Ari, was? Nein! Nein! Nein, Schluss jetzt! Guten Tag, Frau Dr. Wilbrandt. Ach, Herr Grote, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Routinebesuch. Ich wollte nur mal nachhören, ob sich unsere Geheimwaffe in Sicherheit befindet. Läuft alles nach Plan? Ja, ganz und gar. Der Transfer ist problemlos durchgeführt worden. Die Probandin hat keine Ahnung, worum es sich in Wirklichkeit handelt. Und Sie haben die Viren auch unter diesen Umständen unter Kontrolle? Ich überprüfe sie täglich. Und? Wie war der zweite Tag in Frankensteins Labor? Alles bestens. Kaum zu glauben, dass man so leicht Geld verdienen kann. Sag mal, ist Post für mich gekommen, als ich weg war? Ich erwarte immer noch eine Antwort auf meine letzte Stellenbewerbung. Nein, nur ein Brief für eine Familie Lubowski, Darwinstraße 11. 11? Das ist zwei Häuser weiter. Kann man nur 11 mit 7 verwechseln? Von den doch recht unterschiedlichen Namen mal ganz abgesehen. Keine Ahnung. Ich habe den Brief gleich bei Lubowskis in den Kasten gesteckt. Nett von dir. Hast du die Leute gesehen? Nein. Aber ich habe bei der Gelegenheit festgestellt, dass es hier in der Straße kein Haus mit der Nummer 9 gibt. Auch kein freies Grundstück zwischen Nummer 7 und Nummer 11. Lubowskis sind unsere direkten Nachbarn. Eine Hausnummer fehlt? Komisch. Wie wohl so eine Lücke entstanden ist. Man sollte doch meinen, dass es nicht allzu schwer sein kann, die paar Häuser in einem Vorortsträßchen korrekt durchzunummerieren, oder? Wahrscheinlich waren die Grundstücke ursprünglich kleiner parzelliert und bei einer späteren Änderung hat man dann einfach eine Nummer gestrichen. Prosaisch, es gibt ja mal ein bisschen Mühe. Du als Poet solltest doch wohl auf spannendere Erklärungen kommen. Das sagt sich so leicht. Mit meiner Fantasie ist zurzeit leider nicht viel los, wie wir wissen. Mein Buch, das... Ach, dein Buch. Warum muss es auch ein Hundehassbuch werden? Davon gibt's ja schon genug. Vielleicht solltest du einfach was anderes schreiben. So? Ja, was denn zum Beispiel? Tja, vielleicht etwas über das Thema der geheimnisvollen Lücke zwischen zwei Hausnummern. Reizt dich das nicht so hochinteressant? Das wäre wohl eher etwas für dich, mein kleines Zwischenspeicherchen. Das Mysterium des fehlenden Hauses. Überleg doch mal, was man daraus machen könnte. Ja, etwas sehr Unseriöses höchstwahrscheinlich. Es fehlt ganz einfach die Nummer 9 in unserer Straße. Ach, Robert, du bist langweilig. Zum Beispiel könnte es die Lücke nur in dieser Welt geben, während in einer anderen sehr wohl ein Haus mit der Nummer 9 stünde. Und bitte, die Bewohner... Bitte, komm, hör auf, ja? Andere Welt. Jetzt wirst du wirklich albern. Soll sich dieser verdammten Lücke doch annehmen, wer will. Hundehassbuch. Entwurf zum Vorwort. Am Anfang würde sich ein Zitat gut machen. Wie schon W.C. Fields so richtig sagte, kann jemand, der Hunde und kleine Kinder hasst, kein schlechter Mensch sein. Ach nein, das geht nicht. kleinen Kindern hat das Buch nichts zu tun, obwohl ich die auch nicht leiden kann. Schade um den schönen Satz. Aber ich brauche ein rein hundefeindliches Zitat. Davon gibt es ja genug in der Literatur. Ich muss das mal recherchieren. Lust habe ich aber keine. Meine Güte! Hunde sind mir so verhasst, dass ich nicht mal ein Hundehassbuch schreiben mag. Was ist denn da draußen los? Scheint von nebenan zu kommen, von Nummer 11. Ja, eindeutig. Das müssen die Kinder von diesen Lubowskis sein. Komisch. Die waren doch sonst nie zu hören. Das ist heute bestimmt eine Ausnahme. Vielleicht feiern sie Geburtstag. Dann bin ich froh, dass wir keine Kinder haben. Mal müssen Kinder auch schreien dürfen. Ja, aber doch nicht so. Das ist ja noch schlimmer als Hundegebell. Geht es Ihnen gut, Frau Kuhn? Sie sehen heute etwas angegriffen aus. Ich habe kaum geschlafen. Die Kinder unserer Nachbarn schreien seit gestern Nachmittag praktisch ohne Unterbrechung. Als ich vorhin das Haus verlassen habe, waren sie noch dabei. Ach, wie ärgerlich. Schön, dass Sie trotzdem gekommen sind. Sie sind doch einsatzfähig. Ja, sicher. Ich brauche ja nichts zu tun. Sie können während des Speichervorgangs sogar schlafen, wenn Sie wollen. Ich fange jetzt an. So, die Datenübertragung beginnt. Ich will mal überprüfen, ob alles richtig verläuft. Wieso klappt das denn jetzt nicht? Es müsste doch... Nein, hier spinne ich denn. Das gibt's doch nicht. Stimmt was nicht? Woher? Nur eine Kleinigkeit, etwas Internes. Es hat nichts mit Ihnen zu tun. Manchmal treten bei diesen komplexen Datenmengen gewisse Schwierigkeiten auf. Ruhig hin, aus! Was soll das? Willst du mal still sein? Ja, also, machen wir Schluss für heute. Ich sehe Sie dann morgen wieder, Frau Kuhn. Wilbrandt hier, Herr Schreber. Es geht um die Geheimsache. Die Datenträgerin war soeben hier. Ja und? Ich wollte die Daten der Viren überprüfen. Ja, das haben wir doch beschlossen. Tägliche, routinemäßige Sicherheitskontrolle. Etwas ist nicht in Ordnung. Drücken Sie sich bitte klarer aus. Ich kann es mir selbst nicht erklären, aber ich konnte die Daten nicht finden. Was? Ich sagte, ich habe gehört, was Sie sagten. Aber das muss doch ein Irrtum sein. Haben Sie auch alles gründlich überprüft? Ist eine Fehlinformation, ein Systemfehler, wirklich ausgeschlossen? Selbstverständlich. Sonst würde ich Sie doch gar nicht damit behelligen. Das Versteck ist doch aber absolut sicher. Was den Zugriff von außen angeht, ja. Was heißt das? Für ein Verschwinden der Viren könnte es einen anderen Grund als Spionage geben. Nämlich? Flucht. Eine theoretische Möglichkeit, die wir nicht hinreichend berücksichtigt haben. Flucht? Sie meinen, die Viren könnten ausgebrochen sein? Eine Möglichkeit. Wie gesagt. Aber... wie könnten diese Biester denn die ungenutzten Hirnareale der Frau verlassen? Keine Ahnung. Aber wir wissen immerhin, wie überaus aggressiv sie sind. Sie könnten sich rein theoretisch über uns nicht bekannte Kanäle in unbewusste Bereiche der Trägerin abgesetzt haben. Ja und? Wie sollen wir sie dann finden? Zum wahnsinnig werden. Was für eine Ausdauer diese Brut hat. Jetzt randalieren sie schon seit 24 Stunden. Also so kann ich erst recht nicht schreiben. Also ich weiß es nicht. Was müssen diese Lubowskis nur für Menschen sein? Wer lässt denn seine Kinder so lange im Freien krakeelen? Das muss doch den anderen Nachbarn auf die Nerven gehen. Weshalb sich noch niemand beschwert? Ach Gott, du weißt doch, wie das heutzutage ist. Unsere ganze Gesellschaft wird immer infantiler, libertinage, Scheindemokratie, Kindervergötzung. Die lieben Kleinen sollen repressionsfrei aufwachsen können. Diese Weise werden lauter Soziopathen herangezüchtet. Und wer was dagegen sagt, ist gleich ein Faschist. Das verdanken wir diesen scheiß 68ern! Ich bin zwar kinderlieb, aber alles muss seine Grenzen haben. Das können wir dir überhaupt nicht. Verdammt! Es gibt nur eine Möglichkeit, die Viren zurückzuholen. Wir müssen ein Suchprogramm ins Gehirn der Probandin überspielen. Eine Art Datenspürhund, der die Träume und Fantasien der Frau absucht. Wo wollen Sie denn so ein Suchprogramm hernehmen? Wir können die Intelligenz des neu entwickelten Superwesens nutzen. Ach, Sie mit Ihrem Superwesen. Das ist doch noch gar nicht getestet. Nein, nein, das ist mir zu gewagt. Was sollen wir denn Ihrer Meinung nach sonst tun? Tja, ja, was soll man tun? Wir haben wohl keine andere Wahl, Frau Kollegin. Aber es muss schnell gehen. Es wäre mir lieb, wenn wir die Sache intern regeln können. Sie verstehen schon. Ich möchte ungern dem militärischen Abschirmdienst etwas von unserer Panne berichten. Was glauben Sie denn, wann Sie... Morgen. Ich habe ja längst alles für eine praktische Realisation vorbereitet, wie Sie wissen. Na gut, also meinen Segen haben Sie. Installieren Sie morgen Ihr Suchprogramm. Seltsam. Zu sehen ist da drüben niemand. Es reicht, dass das asoziale Pack so gut zu hören ist. Womöglich sind die Kinder seit gestern ganz allein auf dem Grundstück. Das können wir uns einfach nicht länger bieten lassen. Wenn sonst niemand in der Nachbarschaft was unternimmt, dann müssen wir das eben tun. Eigentlich müsste man die Polizei rufen. Vielleicht lässt sich das ja auch gütlich regeln. Ich rufe bei Lubowskis an. Lubowski, Darwinstraße 11. Oh, Herr Lubowski, Sie sind doch zu Hause. Warum sollte ich nicht zu Hause sein? Wer spricht denn da überhaupt? Kuhn, mein Name. Ich bin Ihr direkter Nachbar in Nummer 7. Wir haben hier den Eindruck, Ihre Kinder sind seit gestern ohne Aufsicht. Kommst du denn da drauf? Durch den Umstand, dass die herzigen Wesen seit 24 Stunden pausenlos im Freien brüllen wie die Irren. In Gegenwart zurechnungsfähiger Erziehungsberechtigter sollten Sie das eigentlich nicht tun. Was tun meine Kinder? Ja, sind Sie denn taub? Ihre Kinder veranstalten ein kriminelles Geschrei rund um die Uhr. Das können Sie doch wohl kaum leugnen. Ich weiß ja nicht, was für ein Problem Sie haben. Aber ich möchte Sie dringend bitten, mich damit nicht zu belästigen, ja? Bitte rufen Sie mich nicht mehr an. Hey, hallo, hallo! Aufgelegt. Aufgelegt! Der Kerl streitet ganz plump alles ab. Stellt sich einfach taub. Also, so einer ist das ja. Da können die Kinder ja nur zu asozialen werden. Na, dann Prost! Eine schöne Nachbarschaft ist das. So, jetzt rufe ich die Polizei an. Das war jetzt das letzte Mal, dass Sie uns rufen wegen angeblicher Ruhestörung, obwohl hier alles totenstill ist. Sie bekommen einen völlig falschen Eindruck. Die Kinder von nebenan haben tagelang geschrien. Diese Höllenbrut legt jedes Mal eine Pause ein, wenn Sie kommen. Ich sag Ihnen was, Herr Kuhn. Wenn Sie Ihren Nachbarn eins auswischen wollen, dann lassen Sie uns in Zukunft aus dem Spiel, ja? Das kann sonst teuer werden. Guten Abend. Jetzt sind wir diesem Terror hilflos ausgeliefert. Alle rechtsstaatlichen Mittel sind ausgeschöpft. Sind sie nicht? Wir könnten das Ordnungsamt einschalten oder zu einem Anwalt gehen. Hör doch auf! Sowas zieht sich über Monate hin. Bis dabei was rauskommt, sind wir längst im Irrenhaus gelandet. Aber irgendetwas müssen wir doch unternehmen. Wir nehmen einen Kredit auf und mieten einen Auftragskiller. Das tun wir schön nicht. Sowas lade ich mir nicht aufs Gewissen. Am liebsten würde ich mir einen großen Hund anschaffen und auf die Dreckspelger hetzen. Ob du denn im Gefängnis Ruhe zum Schreiben hättest? Weißt du was Besseres? Wir verkaufen das Haus und ziehen anderswo hin. Woanders hin? Wo sollte das sein? Wo ist man sicher vor schreienden Kindern und bellenden Hunden? Die ganze Welt ist doch voll davon. Man muss schon in die totale Einöde ziehen und da braucht man dann wirklich einen Hund. Nein, so einsam wohnen will ich nicht. Ich habe überhaupt keine Lust, schon wieder umzuziehen, nur weil hier so ein Kropfzeug wohnt. Ja, ich auch nicht. Mein Gott, wie wunderbar wäre es, angenehme Nachbarn zu haben. Ruhige, kultivierte Leute ohne Kinder und Hunde. Wenn doch nur ein möglichst großes Haus zwischen Lubowskis und uns stünde. Die Nummer 9 fehlt hier wirklich. Als Lärmschutz. Sie können sich gar nicht vorstellen, die verdammten Nachbarsbelger bei uns schreien immer noch. Wie furchtbar. Dagegen müssen Sie aber etwas unternehmen, sonst werden Sie noch krank. Das sagt sich so leicht. Ach, bin ich froh, dass ich hier sein kann und das Geschrei eine Weile nicht hören muss. Kann ich mir denken. So, alles angeschlossen. Dann speichere ich jetzt weitere Daten ab. Bitte? Ich mache so lange ein Nickerchen. Nur zu. Sie haben Zeit. Heute haben wir eine ganz besonders große Menge Daten für Sie. Der Vorgang wird ein paar Stunden dauern. Von mir aus braucht er nie aufzuhören. Ich bleib gerne hier. Zu Hause versäume ich nichts. Absolut nichts. Ach, wo ist eigentlich Hilde? Sonst war sie doch immer dabei. Neuerdings ist sie so unruhig und bellt dauernd. Sie haben es ja selbst gehört. Das kann ich bei der Arbeit natürlich nicht gebrauchen. Deshalb lasse ich sie zurzeit bei meiner Schwester. Schade. Sie fehlt mir richtig. Hundehaarsbuch. Überlegungen zum Konzept. Im Augenblick überwiegen für mich die Gründe, ein Kinderhaarsbuch zu schreiben. Ich fürchte aber, der Verlag wird das nicht akzeptieren. Vielleicht als nächstes Projekt. Notiz einer Idee. Einsatz von Kindergeschrei als Vernichtungswaffe, was übrigens genauso gut für Hundegebell denkbar wäre. Ob schon jemand darauf gekommen ist? Recherchieren. Randbemerkung. Seit Beginn des Kindergeschreis bleiben meine Hundealbträume aus. Ob das Zufall ist? Es geschieht alles mit voller Absicht. Diese Lubowskis wollen uns vertreiben. Ja, aber warum? Was weiß ich? Das ist pure Bosheit. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich mir wünsche, Nummer 9 würde zwischen uns und diesen Kreaturen stehen. Doch, kann ich. Ich habe sogar letzte Nacht geträumt, Nummer 9 existierte wirklich. Ist ja verrückt. Ob du es glaubst oder nicht, genau das habe ich auch geträumt. Nein. Doch, es war himmlisch. Wie sah das Haus denn bei dir aus? Imposant. Eine Backsteinvilla aus dem 19. Jahrhundert. Mit einem Türmchen. Exakt wie bei mir. Wie ist das möglich? Weiter. Wer hat in dem Haus gewohnt? Ein älteres Ehepaar. Sehr elegant, gebildet, konservativ im positiven Sinne. Äußerst sympathisch. Der Mann war Major im Ruhestand. Ah, genau. Ich kann mich sogar an den Namen erinnern. Karnes. Ja, doch, Karnes. Ich bin sprachlos. Wie können zwei Menschen das Gleiche träumen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Warst du schon drin in Nummer 9? Nein. Ich habe mich nur über den Zaun hinweg mit Herrn und Frau Karnes unterhalten. Ein sehr anregendes Gespräch. So war es bei mir auch. Aua. Ich würde zu gern das Haus von Ihnen sehen. Oh, ja. Das würde ich auch gerne. Stell dir nur die Ruhe. Ach, Frau Kuhn, bevor Sie uns für heute verlassen, möchte ich Sie etwas fragen. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Personen, in deren ungenutzten Hirnarealen Daten zwischengespeichert werden, regelmäßig über ihren psychischen Zustand zu befragen sind. Wir müssen sicherstellen, dass keine unerwünschten Nebenwirkungen auftreten. Haben Sie also seit Beginn Ihrer Mitarbeit auffällige psychische Symptome an sich beobachtet? Nicht, dass ich wüsste. Das heißt, naja, eine Sache ist schon kurios, aber das hat bestimmt nichts mit den Datenspeichern zu tun. Wer weiß, wir sind gehalten, auf alles zu achten. Es klingt aber ziemlich abwegig. Ich habe Ihnen doch von unseren schreienden Nachbarskindern erzählt. Es ist unerträglich. Wir können nur noch mit Ohrstöpseln schlafen. Mein Mann und ich haben zufällig erfahren, dass zwischen unserem Haus und dem der schrecklichen Nachbarn eine Hausnummer fehlt. Eine Lücke in der Nummerierung? Interessant. Interessant? Für uns eher fatal. Wir wünschen uns leidenschaftlich, es gäbe ein Haus mit der fehlenden Nummer, das uns gegen den Lärm abschirmt. Verständlich, sehr verständlich. Und weiter? Der Wunsch nach diesem Haus hat bei meinem Mann und mir zu etwas sehr Merkwürdigem geführt. Tatsächlich, haben Sie besondere Träume? Ja, wir träumen von dem Haus und sogar von seinen Bewohnern. Komischerweise sind unsere Träume aber identisch. Sowas ist doch gar nicht möglich. Wirklich, sehr ungewöhnlich. Ich notiere das für unsere Unterlagen. Wir werden die weitere Entwicklung beobachten. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden. So. Dann also, bis morgen, nicht wahr? Ja, danke. Bis morgen. Thank you. Schreber. Wilbrandt. Herr Schreber, es gibt Neuigkeiten in der Geheimsache. Ist das Suchprogramm fündig geworden? Glücklicherweise ja. Wie wir vermutet haben, sind die Viren ausgebrochen und in unbewusste Bereiche abgetaucht. Mein Datenspürhund hat ihren neuen Aufenthaltsort ausfindig machen können, indem er die Träume der Datenträgerin überprüft hat. Und was ich heute von ihr selbst erfahren habe, bestätigt dieses Ergebnis. Ja, und was bedeutet das praktisch? Das ist nur schwer abzusehen. Ich würde vermuten, dass die psychische Gesundheit der Probandin und ihres Mannes bedroht ist. Wieso ihres Mannes? Beide sind in großer Gefahr. Man muss etwas tun. Frau Dr. Wilbrandt, in erster Linie geht es doch darum, der Viren habhaft zu werden und sie sicher zu verwahren. Der MAD sitzt uns im Nacken. Es geht um weit mehr als das Wohlbefinden zweier Zivilisten. Letzte Nacht zum zweiten Mal von Haus Nummer 9 und seinen herrlichen Bewohnern geträumt. Erstaunliche Deutlichkeit und Detailfülle. Leider auch diesmal nicht im Haus gewesen. Hoffe aber bald, das Innere zu sehen. Die Atmosphäre der Räume muss eine Offenbarung sein. Der Geschmack von Frau und Herrn Karnis ist erwiesen, doch keinesfalls protzig. Schon an der Gartengestaltung wird dies deutlich. Üppige Bepflanzung, kein Kitsch, kein Baumarktmist, alles natürlich, schlicht und würdevoll. Maschinen kommen dort ebenso wenig zum Einsatz wie Grillgeräte. Im Traum war mir, als ob der Garten nicht einfach banal an irgendwelche Nachbargrundstücke stieße, sondern, wie soll ich es ausdrücken, in eine andere Welt hineinragte. Ich bin begierig, die Bibliothek zu sehen, über die Herr Karnis sich sehr verheißungsvoll geäußert hat. Die beiden scheinen meine literarischen Vorlieben zu teilen. Auch in musikalischer Hinsicht haben wir Übereinstimmung festgestellt. Ja? Störe ich? Telefonierst du? Nein, ich höre mir gerade meine Notizen an. Traumnotizen. Deine Träume von Nummer 9? Ja. Ich habe nämlich beschlossen, tatsächlich darüber zu schreiben. Das Hundehassbuch habe ich aufgegeben. Aber Nummer 9, daraus kann ich etwas Wunderbares machen. Ein Buch über das Paradies auf Erden. Die Apotheose der idealen Nachbarschaft. Ich bin schon so gespannt, wie es im Haus aussieht. Mir ist, als ob Frau und Herr Karnis mich bald zu sich einladen würden. So geht's mir auch. Aber der letzte Traum, den ich von Ihnen hatte, war nicht ganz ungetrübt. Wie das? Was war denn? Da war ein Hund, der auf dem Grundstück herumgeschnüffelt hat. Er hat die beiden sogar angebellt. Das hat sie ziemlich irritiert. Übrigens sah das Tier der Hündin von Frau Dr. Wilbrandt aus dem Institut ähnlich. So? Ich habe von keinem Hund geträumt, Gott sei Dank. Ach, tut mir leid, dass dir der Genuss verdorben wurde. Wie es nur zu diesem plötzlichen Unterschied zwischen unseren Träumen kommt. Das frage ich mich auch. Ich bin neugierig, ob der Hund wieder auftauchen wird. So, ich werde mir jetzt Oropax in die Ohren stecken und schlafen. Gehst du noch nicht ins Bett? Nein, nein, ich will noch so viele Traumerinnerungen aufnehmen wie möglich, bevor neue dazukommen. Ich muss mich auf den Wunsch konzentrieren, diesmal das Haus von innen zu erleben. Ich kann es gar nicht erwarten. Nummer 9. Nummer 9. Nummer 9. Diese himmlische Ruhe hier bei Ihnen. Wie schön Ihr Haus ist. Nein, was für eine fantastische Atmosphäre. Ich habe mich noch nirgendwo auf der Welt so wohl gefühlt. Es ist... Ein Hund? Es klingt, als ob er im Haus wäre. Das muss derselbe sein, der gestern schon hier herumgeschlichen ist. Wie konnte der denn bloß hereinkommen? Ach, meine Liebe, lassen Sie sich davon bitte nicht im Mindesten stören. Kommen Sie. Wir wollen Ihnen das Haus zeigen. Mit Vergnügen. Ich bin überwältigt. Nehmen wir doch im Salon Platz. Möchten Sie vielleicht zur Feier des Tages einen guten Tropfen aus unserem Keller? Wir hätten da einen alten Bordeaux. Sehr, sehr gern. Aber wenn Sie mich vorher bitte für einen Moment entschuldigen würden, ich müsste kurz... Oh, selbstverständlich. Die zweite Tür links, bitte. Vielen Dank. Verzeihung. Nicht erschrecken. Sind Sie wahnsinnig, mir einen solchen Schreck einzujagen? Was soll das? Wie kommen Sie dazu? Ich habe wichtige Informationen. Müssen Sie mir die unbedingt auf der Toilette übermitteln? Psst. Leise. Man darf uns nicht hören. Ich finde, Sie sehen ziemlich seltsam aus. Wer sind Sie? Ein computergeneriertes Wesen, das über Mensch und Hund hinausgeht. Frau Dr. Wilbrandt im Institut für prospektive Evolutionsforschung hat mich errechnet. Ich befinde mich in deinem Bewusstsein. Wie bitte? Im Augenblick fungiere ich als Suchprogramm. Ich habe etwas aufgespürt, das sich in einem unbewussten Bereich deiner Psyche versteckt. Ich verstehe kein Wort. Dazu musst du die Vorgeschichte kennen. Es geht um die militärische Nutzung von Hundegebell. Das heißt, um die Nutzung von waffenfähigen Bewusstseinsviren, die dem Gebell geistig zugrunde liegen. Man hat diese Viren isoliert, in Daten umgewandelt und aus Geheimhaltungsgründen in deinem Gehirn versteckt. In meinem Gehirn? Ich denke, bei mir wurden Daten zwischengespeichert. Ja, die Daten der Viren. Oh Gott! Ist bei Ihnen alles in Ordnung, Teuerste? Ja, danke. Alles bestens. Ich komme gleich. Schön. Nichts für ungut. Hör gut zu. Die Viren ernähren sich von der geistigen Substanz. Also dem Bewusstsein ihres Opfers. Sie wollen mein Bewusstsein fressen? Genau. Aber wenn Sie das tun, haben Sie keine Bleibe mehr. Daher benötigen Sie einen eigenen Lebensraum außerhalb Ihres Wirtsorganismus, einen dauerhaften Stützpunkt in der allgemeinen Begriffswelt, von wo aus Sie Beute machen können. An diesen Ort locken Sie Ihre Opfer. Und wie schaffen Sie das? Mit Hilfe von Illusionen, Wünschen und Träumen. Sie benutzen dein Unterbewusstsein. Entsetzlich. Und was ist es für ein Ort, dieser Stützpunkt, von dem aus die Monster operieren? Sie bevorzugen Zwischenräume und Lücken in der Realität. Das Haus. Nummer 9. Als die Viren von der Lücke zwischen den Hausnummern erfahren haben, haben sie sich sofort darin angesiedelt. Seitdem hört ihr das Kindergeschrei. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Kinder denn damit zu tun? Es sind keine richtigen Kinder, sondern eine akustische Manipulation der Viren. Sie könnten auch Hundegebell benutzen, aber aus Tarnungsgründen wenden sie Kindergeschrei an. Fehlt Ihnen doch wirklich nichts, meine Liebe? Die machen uns Sorgen um Ihr Wohlbefinden. Nein, wie ich schon sagte, es geht mir gut. Kein Grund zur Sorge. Wirklich, ich bin sofort wieder bei Ihnen. Und zwar, als ob Sie sich mit jemandem unterhalten hätten. Oh, nein, das war ich selbst. Ein Selbstgespräch. Vor lauter Glück. Ihr Bart ist so schön. So, ich bin sofort fertig. Gut, Sie finden uns im Salon. Lassen Sie uns bitte nicht zu lange warten. Nur noch eine Sekunde. Schnell, erzähl weiter. Was soll das Kindergeschrei denn bewirken? Durch fortgesetzten Lärmterror bringen die Viren ihre Opfer dazu, sich immer stärker zu wünschen, es gäbe das fehlende Haus, und locken sie schließlich hinein. Aber ich bin ja jetzt drin, in dem Haus. Was passiert mit mir? Ich muss hier raus. Das ist nur ein Traum. Ja, natürlich, ich träume. Ich muss aufwachen. Ich muss aufwachen und Robert warnen. Ich bin ja hier. Nun ist unsere Geduld aber erschöpft, Frau Kuhn! Kommen Sie bitte umgehend heraus, sonst müssen wir Sie für sehr unhöflich halten. Herr und Frau Karnis? Natürlich auch nur Druckbilder. Mein Gott, Sie werden mich fressen. Keine Sorge. Ich bin ein Superwesen, das über Mensch und Hund weit hinausgeht. Rein rechnerisch habe ich die Fähigkeit, die Viren wieder einzufangen. Oh. Stimmen. Die Gastgeber zeigen ihr wahres Gesicht. Der Kampf beginnt. Ich will sofort aufwachen. Aufwachen! Warum kann ich denn nicht aufwachen? Das geht doch sonst immer bei Albträumen. Dankbar, dass Sie mich sofort benachrichtigt haben, Herr Schrieber. Die Datenträgerin ist heute nicht ins Institut gekommen, da hat Frau Dr. Wilbrand Verdacht geschöpft. Wir sind gleich hierher gefahren, mussten aber leider feststellen, dass sowohl Frau als auch Herr Kuhn nicht anwesend sind. Die Terrassentür stand offen und so konnten wir rein. Es gab Grund zu der Befürchtung, dass die beiden in großer Gefahr schwebten. Ich sagte das Ihnen bereits... Das spielt doch jetzt keine Rolle mehr. Für mich steht zweifellos fest, dass die beiden von einer feindlichen Macht entführt worden sind. Oder Sie sind übergelaufen, nachdem Sie irgendwie dahinter gekommen sind, was im Gehirn der Frau versteckt war. Ich fürchte, es könnte noch eine dritte Möglichkeit geben. Und die wäre? Nun, es klingt etwas fantastisch. Entschuldigung, aber ich sehe da gerade ein Diktiergerät liegen. Sie waren vor mir hier. Haben Sie das schon überprüft? Nein. Könnte das von Bedeutung sein? Na, selbstverständlich. Eventuell ist da sogar eine Nachricht für uns drauf, ein Verhandlungsangebot oder eine Drohung, wer weiß. Na, gleich werden wir es wissen. Letzte Nacht zum zweiten Mal von Haus Nummer 9 und seinen herrlichen Bewohnern geträumt. Das muss ja cool sein. Erstaunliche Deutlichkeit und Detailfülle. Leider auch diesmal nicht im Haus gewesen. Hoffe aber bald das Innere zu sehen. Was er da sagt, bestätigt meine Befürchtungen. Schwierig, die Bibliothek zu sehen, über die Herr Kahnes sich sehr verheißungsvoll geäußert hat. Die beiden scheinen meine literarischen Vorlieben zu teilen. Auch in musikalischer Hinsicht haben wir Übereinstimmung festgestellt. Im Traum war mir... Das sollte sich vielleicht eher ein Psychologe anhören. Also ich weiß nicht, was uns das sagen soll. Hören Sie zu! Sondern, wie soll ich es ausdrücken, in eine andere Welt hineinragte. Soeben stelle ich etwas Unerklärliches an mir fest. Während ich diese Aufnahme mache und aus dem Fenster sehe, gerate ich in einen ganz besonderen Zustand, den ich zu beschreiben versuchen will. Es fällt mir schwer. Vielleicht ist es eine Folge der nervlichen Anspannung der letzten Tage, des schlechten Schlafs, vielleicht aber auch eine Auswirkung der Träume, sozusagen der Zauber von Nummer 9. Mir ist, als träumte ich im Wachzustand. Ein ganz sonderbares Gefühl. Meine Wahrnehmung ist verändert. Jetzt in diesem Moment sehe ich da draußen Nummer 9. Ja, wirklich. Das Haus hat sich materialisiert. Da steht es. Genau wie in meinen Träumen. Nummer 11 ist davon vollkommen verdeckt. Wovon redet denn der Mensch? Das hat mit unserem Fall gar nichts zu tun. Das meine ich auch. Seltsam. Auf der Aufnahme ist gar kein Kindergeschrei zu hören. Kindergeschrei? Warum sollte denn welches zu hören sein? Frau Kuhn hat immer darüber geklagt, dass hier bei Tag und Nacht Kindergeschrei zu hören sei. Ich verstehe nicht, was Sie damit sagen wollen. Auch jetzt ist es ganz still. Lassen Sie uns bitte weiterhören. Was versprechen Sie sich davon? Bitte! Wenn Sie unbedingt wollen. Zwei Fenster sind erleuchtet. Oh Gott, wenn ich nur drüben in diesen Zimmern sein könnte. Jetzt tritt jemand ans Fenster. Die Silhouette ist mir wohl vertraut. Es ist Frau Kahnes. Sieht sie mich etwa? Jawohl, sie winkt herüber. Kein Zweifel, sie winkt mir zu. Sie hat etwas gerufen. Leider konnte ich es akustisch nicht verstehen. Ich werde die Terrassentür öffnen und hinausgehen. Guten Abend, Frau Kahnes. Schönen guten Abend. Etwas lauter, bitte. Herzlich willkommen in Nummer 9. Oh nein. Du, weiter ist nichts drauf. Was hat der Mann da bloß zusammengefaselt? Was für ein Theater er um das Nachbarhaus gemacht hat. Auf jeden Fall ist er zu den Nachbarn rübergegangen. Die sollten wir also mal befragen. Ich fürchte, diese Nachbarn werden uns nicht helfen können. Wieso nicht? Wie meinen Sie das? Na, warten Sie, bis sich der Anrufbeantworter einschaltet. Zurzeit ist keiner erreichbar. Hinterlassen Sie nach dem Signalton eine Nachricht. Lubowski hier, Ihr Nachbar. Mir langt es jetzt. Wenn bei Ihnen nicht augenblicklich Ruhe ist, rufe ich die Polizei. Was denken Sie sich eigentlich dabei? Zuerst zu behaupten, meine Kinder würden pausenlos lärmen und dann Ihren verdammten Hund in aller Hagelsfrühe so einen mörderischen Dauerkrach veranstalten zu lassen. Seit Stunden hören wir uns jetzt dieses Gebell an. Eine Unverschämtheit ist das. Eugen Ickner, Herr Kuhn, Udo Schenk, Frau Kuhn, Patricia Harrison, Dr. Wilbrandt, Angelika Bartsch, Superwesen, Axel Gottschick. In weiteren Rollen Matthias Bonnier, Hartmut Stanke, Gera Nussbaum, Walter Renneisen, Therese Dürrenberger und Guy Helming. Technische Realisation Günter Kasper. Regieassistenz Sven Töniges. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2004.